Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung brachten die ausländischen Zeitungen und Zeitschriften mit seinen Sonnenporträts und Fotos Sonderbeiträge. Die iranische Zeitung Iran News, die indische Indian Ant World Event, die malaysische Quangming Libao, die pakistanische Internetzeitschrift Global Opus, die Zeitung der Demokratischen Republik Kongo Labunir, die ugandische Sunrise und die mosambikanische Noticias brachten die Beiträge über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung. Und aus dem gleichen Anlass veröffentlichte die stellvertretende Vorsitzende der Partei für Freies Vaterland Brasiliens in der Zeitung Orada Bobo einen Beitrag über seine Verdienste.